Zum Abschluss lese ich gerade eine kleine, letztes Gedicht, wo die Louise Michel selber vorgeführt wird. Sie war große Anbeterin von Baudelaire, und Baudelaire, der große Dichter, hier sehen wir das Frontispiz, was er sich selber für sein Buch gebaut hatte, war einer, in dem Benjamin wieder den Allegoriker des Barock erkennt. Denjenigen, dem die Stadt im Grund was Unheimliches und Grauen ist. Und Baudelaire ist zugleich völlig angezogen von der Prostitution, die überall die Gassen durchzieht, aber es ist ihm nicht möglich, sozusagen die Einzelprostituierte zu sehen, sondern er entwickelt fast ein Monster aus der massenhaften Zusammenfallung des Lasters, wie er sieht. Ich lese vor, wie er die Abenddämmerung in Paris sieht und diese ganze Prostitution. Indes erwachen rings den Lüften, wo sie wohnen, trägt wie ein Kaufmannspack die schädlichen Dämonen und stoßen sich im Flug an Fristen und an Fenstern bei Lichtern, den Luftzug hin und her Fenstern, entzündet sich die Unzucht in den Gassen. Ameisen, die den Bau aus jedem Loch verlassen, wie sie sich überall verborgen Wege bahnt, ist sie dem Feinde gleich, der einen Handstreich plant. Sie lebt am Busen ihrer Stadt von Kot und stiehlt gleich einem Wurm des Menschen täglich Brot. Also natürlich die Faszination des wahrscheinlich auch impotenten Bürgers, der zugleich will und nicht will, der in der Erstarrung nur noch dieses Bild sieht, wo kein einzelner Mensch vorkommt, sondern nur noch die substantivierten werden, das Gewimmel. Jetzt lesen wir, wie Michel das schildert. Sie war eine kleine Lehrerin vor der Revolution, hat sich an sich formell sehr stark an Baudelaire gehalten, schreibt auch, sie hätte noch im Kanonenhagel hinter den Barrikaden mit ihren Freunden Baudelaire gelesen, nachher werde ich mal einer tot über ein Buch legen. Jetzt müssen wir gucken, wie bei ihr das Erwachen geschildert wird. Sie schreibt zunächst ganz ähnlich. Die Nacht leert aus verruchte Dunkelheiten, entlässt Gespenster, die kein Laut beschwert. Die Wasser grau, durchströmen leere Weiten, und Tiefe tut sich auf und hört und zählt. Da bricht durch alles Schweigen jäh ein Stein, hoch von der Brücke in das Unbekannte ein. Durch Straßen und das blasse Lampenlicht schleppt Elend sich in tauber Müdigkeit. Auch hier ist das Gespenst und weicht mir nicht. Aus jeder Türe fährt ein toter Blick, der lauert, und Tote jagen Tote. Nichts, das dauert. Banditen sah ich in der Nacht und Weiber. Sind die von jeher so und so geboren? Zu sein, was sie jetzt sind? Verlumpte Leiber in Blut und Schlamm, ins Böse ganz verloren? Nein, ihr habt sie zu dem gemacht. Ihr, für die alles Beute ist, was diese heute sind. Sie sehen zunächst fast dieselbe Hin- und Hergerissenheit, die Angst und so weiter, in der letzten Zeile, die auf das ganze Versmaß sprengt, plötzlich die Erkenntnis, das ist ja keine Naturerscheinung, das ist ja kein Gespenst, was sich da als riesiges Wesen durchzieht, die sind ja alle zu dem gemacht worden. Und im selben Augenblick löst sich natürlich der Traumschlaf, man sieht, wenn sie zu dem gemacht worden sind, hätten sie auch anders sein können. Dann ist es unsere Aufgabe, diese Macher auf ihre schmutzigen Finger zu schlagen und anderes Leben zu entwickeln. Das ist vielleicht ein kleines, winziges Modell, wie Benjamin sich Erwachen vorstellte. So, jetzt ist es ein Tor, glaube ich, abgelassen. Dann müssen wir den Rest der Diskussion überlassen. Also natürlich.